mein Handy gibt schrille Signale, weil du mir Grüße schreibst. Das Schicksal mischt manchmal die Karten und fragt nicht, ob uns das gefällt. Für mich heißt das lang auf dich warten, weil nur die Liebe zählt. Bis wir uns wiedersehen, werde ich immer von dir träumen. Und dann bist du mir so nah, für den Duft von deinem Haar. Bis wir uns wiedersehen, werde ich immer von dir träumen. Jeden Tag und jede Nacht, und die Sehnsucht hält mich wahr. Lass die Träume zu dir ziehen, bis wir uns wiedersehen. Die Zeit vergeht wieder mal gar nicht, und ich warte mit Rosen auf dich. Der Zug hat ein bisschen Verspätung, der Wind weht mir ins Gesicht. Herz ist erfüllt mit viel Freude, die Einsamkeit ist fast vorbei. Denn gleich nehme ich dich in die Arme, es gibt nur noch uns zwei. Bis wir uns wiedersehen, werde ich immer von dir träumen. Und dann bist du mir so nah, spür den Duft von deinem Haar. Werde ich immer von dir träumen, jeden Tag und jede Nacht, und die Sehnsucht hält mich wahr. Lass die Träume zu dir ziehen, bis wir uns wiedersehen. Hallo, schönen guten Morgen, hier ist Christina Bach. Ich wünsche allen Hörern und Hörerinnen einen wunderschönen Tag. Ein Bild.